Ja, Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Unfälle. Wer von euch war schon mal in einen Unfall verwickelt? Wer hat einen Unfall verursacht? Ein Verkehrsunfall, ein Arbeitsunfall oder ein Unfall im Haushalt? Und welche Folgen sind aus diesem Unfall entstanden, für euch entstanden oder für andere Leute entstanden? Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über das Thema Unfälle, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Herzlich willkommen, Maria, 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Maria, hallo. Ich habe auch vor genau einem Jahr, letztes Jahr im März, einen Unfall verursacht. Mhm. Und zwar genau am Samstag vor einem Jahr, am 6. März. Wobei mein Freund tödlich verunglückt worden ist. War das ein Autounfall? Ja, das war ein Autounfall. Beschreib es mal näher, was da genau passiert ist. Und zwar, wir waren noch bei seinem Vater im Bistro, spät abends. Mhm. Ich wollte dann zur Nachbarstadt noch schnell fahren, ich musste dort was abholen. Musste ihn auch dazu überreden, mit mir zu fahren. Er wollte gar nicht mit. Warum nicht? Weil es zu spät war. Und er sagte, nee, und lass uns was morgen machen. Ja, und der Vater meinte auch, wo wollt ihr denn um die Zeit hin? Bleibt doch hier. Ja, und ich dann, bitte, bitte, bitte kommen. Ja, dann ist er doch mit mir und mit mir gefahren. Auf dem Rückweg wollte ich einen Wagen in einer Kurve überholen. Mhm. Was man natürlich nicht machen sollte, aber ich habe es leider gemacht und ja, dann kam auch ein Wagen auf der Spur, auf der Gegenspur uns entgegen. Mhm. Ja, der Wagen warnte mich auch mit Lichthupe und so. Mein Freund schrie dann, bremst und hör auf, was machst du? Ich wollte auch mit meinem Fuß vom Gaspedal runter, nur das ging einfach nicht. Ich wollte runter, ich habe meinen Fuß nicht runter, irgendwie ein Blackout, ich weiß nicht. Ja, zog das Lenkrad dann noch links rüber. Da war so eine Art Feld mit einem kleinen Abgrund noch von der Straße. Also links rüber, das heißt also über die Fahrspur des Gegenverkehrs auch noch rüber? Ja. Mhm. Ja, der Wagen hat sich ja mehrmals überschlagen. Es kam zu keinem Zusammenstoß? Zusammenstoß nicht, nein. Mhm. Und mein Freund ist dann durch die Frontscheibe rausgeflogen. Er war nicht angeschnallt, ich auch nicht. Beide nicht. Mhm. Ja, er muss noch dort an der Unfallstelle verstorben sein, was man mir später im Krankenhaus mitgeteilt hat. Ja, ich hätte nur meinen Arm gebrochen. Warst du bei Bewusstsein? Ja, aber der Schock war schon da. Hm. Also dein Freund ist rausgeschleudert worden aus dem Auto und du bist im Auto geblieben? Ich bin im Auto geblieben. Wir waren auch beide nicht angeschnallt. Hm. Wie lange hat das dann gedauert, bis Hilfe kam? Also ich weiß nicht, mir kam das tierisch lang vor. Für mich war es eine Ewigkeit auf jeden Fall. Also du bist die ganze Zeit aber im Auto geblieben? Ja, ich konnte auch nicht raus. Mhm. Ich konnte auch nicht raus. Hast du da Schmerzen gehabt? Nee, gar nichts. Gar nicht? Gar nichts. Ich habe gar nichts gehabt. Also mein Kopf war auch leer. Mhm. Ich wusste noch nicht, was passiert ist. Also im Nachhinein, dann die nächsten paar Stunden im Krankenhaus, wurde mir dann auch schon bewusst, so, was ist passiert, was alles abgelaufen ist. Und in dem Moment war so ein großer Schock da. Und die hat man dann im Krankenhaus noch gesagt, dass dein Freund verstorben ist? Ja, ich habe mehrmals gefragt, wo mein Freund doch wäre und was mit ihm wohl und dabei gesund wäre. Sondern hatte man mir immer nur gesagt, ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um sie und wir müssen sie röntgen und. Mhm. Und nach längerer Zeit, ja, wurde mir das mitgeteilt. An welchen Verletzungen ist er denn verstorben? Ich weiß es nicht. Ich wollte es nicht wissen. Ich will es heute noch nicht mehr wissen. Du hast ihn auch nicht mehr gesehen? Nee. Mhm. Ich war auch nicht auf der Beerdigung. Konnte ich nicht. Ich konnte es nicht. Ich habe es bis heute noch nicht verkraftet und ich glaube auch nicht, dass das so schnell noch geht. Wie sieht dein Gewissen aus? Ziemlich schlecht. Machst du dir Vorwürfe? Ja, sehr große. Ich krieg mein Leben heute noch nicht mehr in den Griff. Gab es ein rechtliches Nachspiel auch? Nein. Nein. Nein, nicht. Aber du warst schuld, ne, an dem Unfall? Ja. Hm. Ja, auf jeden Fall. Wie kommt das, dass es da kein rechtliches Nachspiel, keine gerichtlichen Schritte gab? Ja, ich habe durch eine dritte Person erfahren, dass es von seiner Familie aus hieß, besser gesagt von seiner Mutter, dass ich genug bestraft wäre für den Rest meines Lebens, halt ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich an seinem Tod schuld wäre. Hast du mit der Familie deines Freundes Kontakt noch? Nein. Gar nicht mehr? Nein. Auch keinen einzigen? Ich bin auch weggezogen. Ja. Ich wohne auch nicht mehr in der Stadt. Ich habe zu keinem mehr Kontakt. Warum? Der einzige, zu der ich noch Kontakt habe, das ist meine Freundin Melanie, die heute noch hinter mir steht, seit damals. Eine Freundin von ihm oder deine Freundin? Meine Freundin. Deine Freundin. Mhm. Schulfreundin, ja. Mhm. Wie hast du, Maria, wenn man so etwas verursacht hat, du hast es verursacht, da gibt es nichts zu reden, wie hast du die ersten Wochen überhaupt überstanden? Das muss doch die Hölle gewesen sein. Es ist immer noch die Hölle. Es ist immer noch die Hölle, ja. Es ist immer noch die Hölle, auf jeden Fall. Und das jährt sich jetzt, ne, in ein paar Tagen. Bitte? Es jährt sich ja jetzt. Samstag. Mhm. Am Samstag. Und ich habe auch Angst vor dem Tag. Mhm. Ehrlich, ich habe Angst vor diesem Samstag. Ich weiß nicht, was da passiert, so. Ich habe einfach Angst vor dem Samstag. Mhm. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen gewesen? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. 4,5 Jahre, ja, schon eine lange Zeit. Auf jeden Fall bei mir klappt gar nichts mehr, auch nicht mit Arbeit. Mhm. Ich habe meinen Job verloren. Was hast du gemacht vorher? Ich war Büroangestellte. Mhm. Du hast deshalb den Job verloren, weil du gar nicht mehr dich konzentrieren kannst auf den Alltag. Gar nichts. Was machst du den ganzen Tag? Nix. Ich sitze zu Hause, ich gehe nicht raus. Von was lebst du? Bitte? Von was lebst du? Vom Arbeitslosen. Ja. Vom Arbeitslosen. Und hast nur diese eine Freundin, die zu dir hält? Diese eine Freundin, Melanie, ja. Wie ist es mit deiner Familie oder deinen Eltern? Also ich bin ganz ehrlich, meine Eltern haben mir auch Vorwürfe gemacht. Mhm. Die werden sie heute noch machen. Und aus diesem Grund habe ich auch den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen. Ich habe zu keinem mehr Kontakt von früher. Also du lebst eigentlich in einer regelrechten Isolierung. Mhm. Mhm. Den einzigen Menschen, den ich an mich ranlasse, ist nochmal diese Freundin Melanie. Mhm. Hattet ihr, du und dein Freund, hattet ihr Pläne? Ja. Welche? Ja, sicher. Ach, die normalen Zukunftspläne und heiraten, Familie gründen, Kinder kriegen, irgendwann mal ins Ausland ziehen. Mhm. Versteht man das überhaupt in dem ersten Moment, als du diese schreckliche Nachricht dann in der Nacht noch gesagt bekommen hast, er ist tot? Versteht man das in dem ersten Moment? Also Domian, ob du es glaubst oder nicht, ich habe gelacht. Ich habe in dem Moment habe ich angefangen zu lachen und sagte nur, ihr lügt nicht, wenn ihr wollt mich verarschen, sagt ihm, der soll reinkommen, der steht doch draußen. Also ich habe gelacht, ich habe angefangen zu lachen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gelacht und habe gesagt, ihr verarscht mich, ihr lügt mich an, das stimmt nicht, der ist doch da draußen. Der hat gesagt, geh hin und sag dir das, weil er nur wissen wollte, wie ich reagiere. Was machst du nachts? Wie geht es dir in den Nächten? Wenig Schlaf auf jeden Fall. Wenig Schlaf. Was geht ja hauptsächlich immer im Kopf herum? Ja, also es ist vor bald ein Jahr, aber es ist nur kurze Zeit, so für mich irgendwie. Manchmal denke ich, es ist gerade erst mal vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen passiert. Was ist so der, gibt es so einen Hauptsatz, den du immer wieder denkst, immer dasselbe denkst? Oder ist es so eine allgemeine große Verzweiflung und Trauer? Also das Einzige, was ich immer denke, ich bin schuld. Er wollte nicht, du hast ihn überredet, der Vater wollte nicht. Der Stiefvater so, der wollte nicht, dass er mitfährt und dass wir überhaupt fahren. Und ich habe dann immer nur wieder gebettelt und ihn dazu gezwungen, was ist gezwungen, ja mehr oder weniger, komm bitte. Und ich wollte es unbedingt, genau wie sonst auch immer. Früher hat er... Du hast immer so deinen Willen durchgesetzt bei ihm. Ja, genau. Oh. Und das ist auch das, wo er oft immer gesagt hat, ja, wenn du dir was in den Kopf setzt, dann musst du das auch machen. Und wieso bist du damals nicht zu der Beerdigung gegangen? Wollte ich nicht. Meine Familie war da. Deine Familie war da? Meine Familie war da. Meine Familie war da. Ich konnte das nicht, weiß nicht. Weil ich habe nur gedacht, wenn ich jetzt dahin gehe, es reicht. Ich bin eh schon fertig genug. Und, bist du denn dann irgendwann später alleine mal zum Grab gegangen? Nein. Nein. Haben vorbeigefahren, ja. Also auf Friedhof vorbeigefahren, ja. Aber es ist schon eine Angst, da direkt hinzugehen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da hingehe. Ich weiß nicht, meine Freundin sagte mir auch schon, dass lass uns zusammen jetzt am Samstag hingehen. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, ja, vielleicht mal gucken. Aber ich weiß nicht, ich habe Angst davor, dass ich einem von meiner Familie oder seiner Familie halt dort begegne. Und das so. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wirklich, für dich, wenn du das Grab mal besuchen würdest. Dann geh einen Tag später. Es kommt ja nicht genau auf den Tag an. Dass du sicher bist, niemandem zu begegnen, denn das kann ich gut nachvollziehen, dass es sehr schwierig ist für dich. Vielleicht ist es aber wichtig, um auch mit der Trauerarbeit vielleicht weiterzukommen, wenn du auch mal mit dem, mit seiner Grabstätte konfrontiert wirst. Vielleicht tut es dir auch gut, wenn du in einer gewissen Weise symbolisch ihm dann nahe bist. Ja, aber ich denke dann immer, was willst du denn am Grab machen? Ich gehe dahin und stelle mich dahin und sehe das Grab und lese seinen Namen auf den Grabstein und denke dann, ja Maria, du hast das hier gemacht, du bist da schuld. Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht. Ich habe mir auch schon versucht, das Leben zu nehmen. Ich weiß, davon kehrt er nicht zurück, aber vor Verzweiflung und so. Und da bin ich auch froh, dass ich mit Annie hatte, weil wenn sie nicht gewesen wäre und den Krankenwagen gerufen hätte, dann wäre ich jetzt auch weg. Ach, was hast du gemacht? Also so weit war es schon gekommen? Ja, ich habe Psychopharmaka genommen. 40 Tabletten, sagte mir mal im Nachhinein. Meinst du, dass du nach wie vor selbst tötungsgefährdet bist? Solange ich die Person hinter mir stehen habe, die ich habe. Deine Freundin? Meine Freundin, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, nein, weil sie unterstützt mich in jeglicher Art und Weise, wo sie kann. Ich glaube, das ganz große Problem bei dir ist, dass du, man kann die Schuld nicht wegreden, die ist nun mal da, dass es dir in irgendeiner Weise gelingen muss, diese Schuld zu akzeptieren und sie zu verarbeiten. Ich bin auch in ärztlicher Behandlung. Du bist in ärztlicher Behandlung. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, das wirst du allein nicht schaffen. Ich bin in ärztlicher Behandlung. Ärztlicher und auch psychologischer Behandlung? Mhm. Ja. Hilft dir das weiter? Seit kurzem aber. Entschuldigung. Hast du das Gefühl, dass dir das weiterhilft? Eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich nicht. Weil ich rede mit der Psychologin. Mhm. Entschuldigung. Ich rede mit ihr und ich weiß nicht, reden. Ich habe oft genug mit meiner Freundin geredet, reden. Sie hört mir auch zu und genau, die Psychologin hört mir auch zu, aber... Wie lange bist du bei der Psychologin schon? Also nicht lange, ich war nur dreimal da. Ja, also ich würde auch mit mehr Geduld rangehen, Maria. Ich glaube, dass dieses Reden erstmal per se gut ist. Und wenn du es 10-mal schon erzählt hast und 100-mal erzählt hast, ich glaube, dass es dir einfach hilft, die ganze Sache mehr oder besser zu verarbeiten. Ich möchte dich gerne ermutigen, wenn du zu dieser Frau einigermaßen Vertrauen hast, dass du das auf jeden Fall weiter durchziehst. Du, ich habe Angst, wenn ich anfange, da zu erzählen und weiterhin hingehe, dass sie dann auch irgendwann mal sagt, Maria, du bist ja schuld und wärst du nicht gewesen, dann wäre es... Haben wir Vertrauen. Das ist eine Frau, die professionell mit solchen Dingen umgeht. Ich glaube, dass du auch nur eine Chance hast, wenn du dich da ganz aufmachst und hier richtig ausbreitest. Das ist wie ein Arzt, wenn du zu einem Psychologen gehst. Ja. Hab mal Vertrauen, die wird das schon machen, die nimmt das schon richtig in die Hand. Aber du musst da hingehen, du musst was tun. Ich würde auch gerne, dass du mit meinem Psychologen nochmal jetzt ein bisschen redest. Mhm. Nämlich im Hinblick auch darauf, dass er dir nochmal so ein paar Tipps gibt, auch nochmal für deine psychologische Behandlung, dass das auch wirkungsvoll ist. Mhm. Ja? Ja. Maria, du kennst das Verfahren. Leg bitte auf. Und der Peter, der ist heute Nacht hier, ruft dich an. Mhm. Ich bedanke mich bei dir für das Vertrauen. Mhm. Danke, dass ich schon mit dir sprechen konnte. Und wünsche dir, dass du irgendwie mal in absehbarer Zeit ein kleines Licht siehst in dem dunklen Tunnel, in dem du dich befindest im Moment. Dankeschön. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Tschüss, Maria. Tschüss. So. Jetzt haben wir ein kleines technisches Problem hier. Geht weiter mit Christoph, hallo? Ja, hallo Domian. Ja. Christoph, kleinen Moment mal eben, Hinweis an die Regie. Ich kriege die Leitung 6 nicht herausgedrückt. Was machen wir jetzt? Jetzt ist die Leitung 7 auch weg. Dann müssen wir weitermachen mit Claudia. Und Claudia ist 29 Jahre alt. Hallo? Hallo? Claudia, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich rufe an wegen Unfälle. Ja, das ist unser Thema heute. Ja, kurz einmal zu meiner Vorgängerin, Maria. Ja. Ich würde ihr raten, einmal wirklich zum Grab zu gehen und sich mit ihrem Ex-Freund jetzt ja so gesehen zu entschuldigen und sich mit ihm auszusprechen. Mhm. Auch wenn es nur ein Grab ist, ich habe so ein ähnliches, nein, ich habe nicht so ein Problem, aber ich weiß, ich war mal im Unfall rangekommen, wo ein bewusster Mensch im Graben lag und ich bin nicht zu ihm hingegangen, weil irgendwie 2-3 Männer drumherum standen und die mir sagten, du kannst dem Mann nicht mehr helfen. Ja. Geh da nicht hin. Der hat alles. Mhm. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich habe gedacht, das muss doch schrecklich sein, da zu krepieren und irgendwie jeder redet über ihn, weil es ist ja so an einem Unfall, und keiner redet mit ihm. Und ich hatte halt irgendwie das Bedürfnis, zu ihm hinzugehen und ihm die Hand zu halten. Was war denn das für ein Unfall? Ein Autounfall? Das war ein Autounfall, da bin ich nach der Arbeit drauf hingekommen. Das wolltest du auch erzählen jetzt? Nein, das wollte ich eigentlich nicht erzählen, aber das wollte ich ihr jetzt kurz erzählen. Und ich habe mich nicht getraut, zu diesem Typen hinzugehen. Und ich habe ihn nie gesehen, ich habe ihn vorher nie gekannt. Und hatte ganz lange schlechtes Gewissen, weil ich mich nicht zu ihm hingesetzt habe, weil ich irgendwie überzeugt bin, unbewusste Leute wissen was davon, dass, ja, man, was sie mitkriegen. Man sollte das tun. Ich bin irgendwann 2-3 Jahre später zu seinem Grab gegangen und habe mich an seinem Grab davon entschuldigt, dass ich mich nicht getraut habe, zu ihm hinzugehen. Ja. Weil der Tod ja auch so nah war. Also das wiederum hat dir gut getan, dass du da hingegangen bist. Und ich bin hingegangen und ich habe mich da entschuldigt und so gesagt, ich kenne dich nicht und Entschuldigung. Und das hat mir gut getan. Ja. Und seitdem habe ich keine Albträume mehr von diesem Unfall. Ja. Jetzt kommen wir mal zu der anderen Geschichte, weswegen du dich gemeldet hast. Ja. Ja, mein Unfall ist halt irgendwie, wo ich ganz klar sage, mein Kind. Und das war halt so irgendwie Weihnachten 90. Weihnachten 1990? 1990, ja. Ich bin also 69 geboren, mit 13 hatte ich so meinen ersten Geschlechtsverkehr und ich habe nie ernsthaft an Verhütung gedacht. Also ich habe mal ein Kondom benutzt, wenn die Männer das unbedingt wollten, aber es war mir nie wichtig. Irgendwann wollte meine Mutter, dass ich die Pille nehme. Ich habe sie gehabt, aber ich habe sie nie richtig geschluckt. Also von den 20, 21 Stück, die da drin waren, habe ich vielleicht 10 geschluckt. Die anderen kamen meinen Blumen zugute. Den Blumen. Du wachsen wunderbar. Nach der Pille, kann echt? Kann ich nur sagen. Hab ich auch noch nie gehört. Doch, ist wunderbar. Dein Unfall war das Kind. Ja, und zwar war das Kind. Ich habe halt wirklich über lange Jahre überhaupt nicht an Verhütung gedacht und die immer nur so Larifari benutzt. Wann kam das Kind denn? Wie alt warst du? Da war ich ja dann 20. Ja, 90 war ich 20 geworden. Und wieso Unfall? Weil ich da das allererste Mal wirklich ganz bewusst an Verhütung gedacht habe. Also wirklich so. Also das geht nicht mehr und... Also du hast bewusst an Verhütung gedacht und dennoch ist es passiert. Und dann ist es passiert. Da habe ich wirklich mal gesagt, also hier läuft überhaupt nichts ohne Verhütung und ein Kondom muss sein. Und dieses Kondom haben wir halt nun benutzt und am Schluss halt nicht richtig rausgezogen. So, also ihr habt, nicht richtig durchgelesen. Zum ersten Mal richtig verhütet. Zum ersten und dann Mal ist richtig es, bewusst. Und dann ist es passiert. Und dann wusste ich irgendwie, 4 Wochen später habe ich dann vom Arzt die Bestätigung bekommen. Nun ist das natürlich ein hartes Urteil, ne? Das war ein hartes Urteil, ist es, ja. Hast du dich denn, wie lange hat es gedauert, bis du dich dann mit dem Kind arrangiert hast? Wenn du sagst, das war ein Unfall. Ein Unfall ist was sehr Schlimmes eigentlich. Also ganz ehrlich gesagt, bis letztes Jahr Oktober. Bis letztes Jahr Oktober? Letztes Jahr Oktober war ich mit dem Kind zu einer Mutter-Kind-Kur und ich habe das erste Mal wirklich richtige Muttergefühle gehabt, dass ich wirklich sagen konnte, ich bin wirklich Mutter zu sein. Nach 8 Jahren? Naja, im September wird er 8, ja. Und ich bin halt... Das heißt, du hast dich selbst distanziert, die ganzen Jahre dem Kind gegenüber verhalten, es ist so aufgewachsen quasi. Ja, es ist ablehnend aufgewachsen, wenn meine Mutter nicht wäre, wird er halt teilweise... Keine Liebe. Es gab immer Phasen zwischendurch, da fand ich das ganz toll. Du hast ihn nie richtig mal in den Arm genommen, ihn geküsst, geherzt und wie man das halt macht mit einem kleinen Kind. Das habe ich mit ihm gemacht, weil ich wusste, das habe ich selbst nicht gehabt. Aber ich habe es nie wirklich vom Herzen gemacht. Meinst du, ich habe es nur gemacht, weil ich wusste, das tut ein Kind gut. Meinst du, er hat das gemerkt, dass es nicht richtig von Herzen kam? Ja, also ich bin psychisch krank geworden, ich bin in die Klinik gekommen, ich habe ihn einfach abgeschoben, ich wollte ihn, ich habe Jugendamt angerufen, ich kümmere mich nicht mehr ab heute um mein Kind. Und dann hat es letztes Jahr Klick gemacht. Ja, da war ich auf der Mutter-Kind-Kur und wir waren das erste Mal wirklich aufeinander fixiert. Also wo wir ein Zimmer ja hatten. Wie hat sich denn jetzt dein Verhalten ihm gegenüber verändert seitdem? Also die Umarmungen sind liebevoller geworden. Die Entschuldigungen, wenn er über die Toleranzgrenze überschreitet. Also gestern ist mir mal wieder die Hand ausgerutscht. Und die Entschuldigung darüber, dann danach. Dass du dich entschuldigst? Ich habe mich immer entschuldigt, weil mir das wichtig war. Aber die Entschuldigung gestern danach, die war herzlicher. Davor war es immer ein Freikaufen. So nach dem Motto, komm, nimm es nicht so tragisch, wir fahren jetzt zum Einkaufsladen und du darfst dir was so Schönes aussuchen. Also wo ich ganz oft frei gekauft habe und das mache ich jetzt halt nicht mehr so extrem. Welch ein Glück. Welch ein Glück, dass du auf dieser Mutter-Kind Geschichte da warst. Ne? Ja, aber ich hatte ja halt da ich ja irgendwann mal das Jugendamt auch eingeschaltet habe in meine Familienverhältnisse, habe ich ja auch diese Familienhilfe von der Arbeiterwohlfahrt. Mhm. Und also, ich finde es gut, dass es sich so entwickelt hat. Und ich wünsche eine gute Zeit dir und deinem Sohn. Ja. Auf dass er jetzt dann, dass dieses Unfallthema wirklich dann vom Tisch ist. Ja, alles Gute dir. Vom Tisch, aber es hat halt lange gedauert. Ja, leider. Euch beiden alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Claudia. Tschüss. Es geht weiter mit Aaron. Aaron ist 22. Hallo? Ja. Ja? Ja, hallo, hier ist Aaron. Ja, unser Thema heißt Unfälle. Jawohl. Und zwar habe ich vor 2 Jahren, also ich bin von Berlin nach Frankfurt nach Hause gefahren, von einer Techno-Party. Ja, und naja, mit einem blöden Kopf halt viel Drogen genommen, Kokain und Speed halt, ein bisschen gemixt halt. Du bist mit dem Auto gefahren? Mit dem Auto, ja. Mhm. Ich war der Fahrer, ja. Mhm. Ich hatte noch einen Beifahrer, das war ein guter Freund von mir. Mhm. Und hinten noch 2 Leute, die hatte ich halt mit nach Hause genommen. Mhm. Für Nähe Frankfurt halt. Ja, und auf dem Weg nach Hause, ja, ich bin irgendwie weggeträumt. So wie ein Traum ist das, ja. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Mhm. Ich fahre und auf einmal bin ich irgendwie ganz woanders da. Mhm. Und da hat es auch schon Krach gemacht, ja. Bei welcher Geschwindigkeit? Ja, ich bin 120, 130, 140. Was für ein Auto? Das war ein BMW damals. BMW, mhm. Ja, und auf jeden Fall weggeträumt. Und das nächste, was ich mich noch daran erinnern kann, das war, dass wir uns halt überschlagen haben. Und es hat halt gekracht, ja. Mhm. Dann bin ich im Auto jetzt zu Sinn gekommen und da hat ich schon gemerkt, ich hatte gerufen, also meine Freunde, also meinen besten Freund. Wie war das Auto? Lag das auf dem Kopf, das Auto? Das lag auf dem Kopf, ja, an der Seite, am Seitenstreifen. Mhm. Und ich habe gerufen, habe keine Antwort mehr bekommen von keinem, ja. Mhm. Ja, und ich war ziemlich unter Schock und auf jeden Fall kam dann ein Notarzt und, naja. Aber das hat da sicher eine Weile gedauert, ne, ehe der kam. Ja, das hat schon, also mir kam es mir vor wie eine Ewigkeit. Ja. Ich glaube, es hat 10 Minuten oder so gedauert. Und das Auto lag auf dem Kopf, auf der Autobahn? Auf dem Kopf, auf der Autobahn. Mhm. Ich bin auch nicht rausgekommen oder so, also die Türen war irgendwie zu. Mhm. Da ist der Notarzt gekommen und das Ende vom Lied halt, dass die 3 Leute tot sind. Ja, ich bin eigentlich ziemlich unversehrt davon weggekommen mit ein paar blauen Kratzer und überhaupt. Ja, die 3 Leute sind halt tot, ja. Auch so eine Geschichte wie gerade, die erste mit der Maria. Ja, das nächste Lied war halt, du bist schuld, ne? Ja, und daraus wurde ich dann erstmal für 2 Wochen in die Psychiatrie gesteckt, nach Lohr, das ist hier bei uns in der Nähe. Und ja, danach halt bin ich jetzt für 1,5 Jahre im Knast gewesen. 1,5 Jahre im Knast? 1,5 Jahre, ja. Der Vorwurf lautete, die Anklage? Ja, wegen Drogeneinfluss, das war schon das 2. Mal, dass ich erwischt wurde, wegen Drogen. Und dann haben sie mich halt weggesperrt dann, beim zweiten Mal. Wie lange bist du jetzt draußen? Ich bin jetzt seit 5 Monaten oder 6. Fünf Monaten, ja, draußen. Also erstmal finde ich es erstaunlich, dass da nicht noch mehr, noch größten, ich meine, das ist schon Unheil genug, aber dass nicht noch was Schlimmes passiert ist, nämlich, dass da Autos reingefahren sind in euer Auto. Ja, das war schon ziemlich leer, Gott sei Dank, ja, die Autobahn. Als man dir das gesagt hat, dass die 3 tot sind, wann hat man dir das gesagt? Das hat man wieder im Krankenhaus dann gesagt. Im Krankenhaus. Wie hast du das denn aufgenommen? Ich habe auch nur gelacht. Du hast auch gelacht? Ja. Mhm. Deswegen, ich muss vorhin schon lachen, als ich das gehört habe, aber ich habe gelacht. Mhm. Und ich konnte mir, also irgendwie ist es ja schlimm, wenn man lacht, aber ich konnte nicht anders. Mhm. Vielleicht war es die Verzweiflung oder sonst irgendwas. Nun hast du lange genug Zeit gehabt, eben im Knast, über all das nachzudenken, was da... Ja, natürlich, da hat man viel Zeit, ja. Wie geht es dir denn jetzt innerlich? Was macht deine Seele? Was macht dein Gewissen? Mein Gewissen, ja. Also ich sage, ein Positives kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich mich geändert, ja. Ich nehme weder Drogen, ich nehme keinen Alkohol mehr, ich rauche nicht mehr. Ich habe irgendwie, möchte ich sagen, zu Gott gefunden kann ich auch nicht sagen, aber ich... Gibt es da ein religiöses Moment in deinem Leben, was es vorher nicht so gegeben hat? Ja, ich habe vorher überhaupt nicht an nichts geglaubt, ja. Mhm. An keinen Gott und an gar nichts. Aber mittlerweile, jetzt denke ich schon, dass es irgendwie so etwas gibt. Denkst du an diese 3 Menschen, deren Leben du auf dem Gewissen hast? Denkst du oft an die? Ja, natürlich. Es sind 3 Menschen und es werden vielleicht irgendwann mal 3 Familien geworden. Mhm. Und überhaupt. Und ich bin dran schuld, dass das irgendwie alles kaputt ist, ja. Hast du Kontakt zu den Angehörigen dieser Leute mal gehabt? Ja, ich kannte die Angehörigen, die Familien sehr gut. Weil die wollen alle keinen Kontakt mehr. Ich meinte jetzt nach dem Unfall. Gibt's keinen Kontakt? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber die wollen irgendwie keinen Kontakt mehr haben. Warst du auf einer dieser Beerdigungen? Nein, war ich nicht. Mhm. Das war auch zu der Zeit, da war ich ja schon im Knast dran gewesen. Es ging alles recht schnell eigentlich. Naja. Meinst du, dass du deine Seelenruhe irgendwann finden wirst? Ja, ich denke schon, ja. Wie? Wie? Ich werde einfach auf jeden Fall kein irgendwie mein restliches Leben dafür opfern, irgendwie alten Menschen zu helfen. Ich weiß nicht, ich habe früher über alte Leute, ich habe gespottet und gelacht und jetzt, wenn ich eine alte Oma über die Straße laufen sehe mit Einkaufstaschen, dann helfe ich, gehe ich hin und sage, hier, komm, ich helfe Ihnen und trage Ihnen das Zeug nach Hause. Mhm. So was hätte ich früher nicht gemacht. Ich versuche halt einfach irgendwie wieder was gut zu machen, ja. Mhm. Was möchtest du denn beruflich machen oder was machst du mittlerweile schon wieder? Ja, momentan bin ich Dachdecker, ja. Dachdecker, ja. Also momentan ist schlecht Wetter, bin ich zu Hause, aber das ist auch nicht die Erfüllung. Und irgendwas möchte ich dann doch irgendwie mal machen mit Menschen, ja. Hast du eine psychologische Betreuung gehabt in der letzten Zeit? Ja, natürlich, ja. Habe ich ständig, ja. Hast du ständig? Ja, das wird mir ja auch vom Gericht, das ist ein richterlicher Beschluss, dass ich da hingehen muss, noch nach dem Knast. Ist ja auch gut für mich. Ja. Wie sieht das so aus mit deinem Freundeskreis und Familie? Wir haben das gerade von Maria gehört, dass sie außer ihrer einzigen Freundin niemanden mehr hat. Sie hat sich ganz zurückgezogen und die meisten Leute haben sich auch zurückgezogen. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich habe keinen Freundeskreis mehr. Meine Familie wohnt sowieso nicht in Deutschland und ich stehe halt momentan schon ziemlich alleine da. Wie, was machst du so in deinem Leben? Du gehst tagsüber arbeiten und wie sehen deine Abende, die Freizeit, die Wochenenden aus? Eigentlich auch viel zu Hause sitzen und über alles nachdenken. So einfach vergisst man das nicht. Ich träume auch jede Nacht, also nicht jede Nacht, aber fast jede Nacht davon. Gibt es aber denn schon mal Stunden in deinem Leben, wo du nicht daran denkst? Häufen die sich allmählich doch, weil die Zeit, weil immer mehr Zeit vergeht? Ja, Zeit heilt die Wunden. Das ist schon so. Also es wird schon besser, es wird besser. Es muss ja besser werden. Ne? Es geht ja nicht anders da. Gab es bei dir auch mal so eine Phase, wie die, was die Maria gerade erzählt hat, dass du dachtest, ich verwinde das nicht, ich nehme mir selbst das Leben? Nein, das Leben selber darf man sich nicht nehmen, das sagt schon meine Religion, das darf man nicht machen. Man muss versuchen, irgendwie wieder alles gut zu machen und irgendwie... In welche Religion hast du? Das Judentum. Das Judentum? Ja. Vorher auch schon? Ja, aber ich nicht gläubig. Ja. Also wie man Christ ist, aber man geht vielleicht nicht in die Kirche, aber jetzt versuche ich mich schon mehr damit zu befassen, was ich früher nicht getan habe. Ja. Also ist das dann schon eine erhebliche Stütze, dass du durch diese religiöse Erfahrung und die religiösen Werte, die dir auch vermittelt werden, halt so einen Anker findest in deinem Leben? Auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, ich lese auch jeden Abend aus der Tora. Das ist bei uns wie bei der Bibel und das gibt mir schon ein bisschen Kraft. Mhm. Ja. Was sind deine Pläne? Kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Deine Wünsche. 22 Jahre bist du erst alt? Ja, genau. Wünsche, ja. Vielen Menschen noch den Rest meines Lebens zu helfen. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall verzeihen, also dass ich, wenn ich irgendwann mal sterbe, dass ich nicht in die Hölle komme. Mhm. Mag sich blöd anhören, aber ja. Ich danke für deinen Anruf, Aaron. Okay, Domian, ne? Alles Gute. Gut, tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 42 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 1.32 Uhr und 57 Sekunden, hier ist Radio 1 live. Und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht heißt Unfälle. Wer von euch hat einen Unfall verursacht? Welche Folgen sind daraus entstanden? Wer von euch war in irgendeiner Weise in einen Unfall verwickelt? Schuldlos unter Umständen auch. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Ein Fax liegt hier vor und da schreibt Axel Keutel oder so ähnlich. Hallo Domian, kannst du bitte nochmal sagen, wann deine Extra-Sendung kommt? Das will ich gerne tun, das werde ich jetzt jeden Abend tun, bis die Sendung dann stattfindet. Also wer von euch sich gerne mal mit mir ganz persönlich unterhalten möchte, nicht nur so hier am Telefon, sondern vis-à-vis, Auge in Auge. Nächste Woche Freitag am 12. März besteht dazu die Möglichkeit. Wir bauen hier in Köln ein Domian-Studio auf, mitten in Köln im Stadtzentrum am Rudolfplatz. Und jeder, der vorbeikommt, der dorthin kommt und Lust hat, mit mir zu reden, über welches Thema auch immer, der kann das. Der kann ganz einfach dann zu mir ins Studio kommen und wir sitzen uns gegenüber und wir unterhalten uns. Übertragen wird das Ganze wie immer vom WDR Fernsehen und von Radio 1 Live. Die Sendung heißt Domian Extra, 12. März, 0 Uhr bis 2 Uhr in Köln, mitten im Herzen von Köln, am Rudolfplatz. Hingehen und reden, Domian Extra. Es geht weiter mit Christoph und Christoph ist 26. Ja, hallo Domian. Christoph, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Zum Thema Unfälle. Ja, erstmal deine Sendung ist absolut super. Vielen Dank. Und ja, mein Thema hört sich vielleicht ein bisschen kurios an. Ich verdanke mein Leben einem Unfall. Mhm. Erzähl mal. Ja, und zwar, das war vor etwas mehr als 9 Jahren, und bin ich mit dem Fahrrad gestürzt. Und etwa eine halbe Woche später fing das linke Knie an anzuschwellen. Und dann bin ich beim Arzt gewesen und der hat das geröntgt und hat dann am oberen Rande des Röntgenbildes so eine kleine Anomalie am Knochen entdeckt. Mhm. Und da ich nie einen Knochenbruch hatte, hat er sofort weiter oben geröntgt und mir dann gleich in der Uniklinik für den nächsten Tag einen Termin besorgt. Und da ist dann festgestellt worden, dass da ein bösartiger Tumor sei. Das heißt also, ohne diesen Radunfall hätte man das überhaupt gar nicht entdeckt oder nicht so frühzeitig entdeckt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil du hattest ja keine Beschwerden vorher. Nee, hatte ich auch nicht. Ja. Die Ärzte haben sich gewundert, dass ich damit überhaupt noch so rumgelaufen bin. Mhm. Also Tumor am Knochen des Oberschenkels? Ja, es war Knochenkrebs. Es war Knochenkrebs. Ja, ja. Was ist dann weiter geschehen? Ja, knapp einen Monat später hat dann die Chemotherapie begonnen. Mhm. Im Laufe der Chemotherapie wurde dann auch der Tumor herausgeholt. Naja, und heute bin ich soweit dann wieder relativ gesund. Also du bist nicht operiert worden? Bitte? Du bist nicht operiert doch, worden? Doch, doch, ja. Doch. Der Tumor ist rausgeholt worden. Mhm. Da ist also ein ganzes Stück des Knochens entfernt worden und durch ein Implantat aus der Knochenbank ersetzt worden. Ah ja. Und dann hast du eine Chemotherapie über dich ergehen lassen müssen? Eine oder mehrere? Eine, Gott sei Dank. Mhm, ja. War also fast 30 Jahre lang. Mhm. Und es gab also noch keine Streuung? Nein, Gott sei Dank nicht. Es ist lokalisiert auf diesen einen Bereich. Ja. Mhm. Und seitdem geht es dir wieder gut und bist richtig gesund? Ja, bis eben auf die Gehbehinderung durch die Operation. Also, ach, die ist doch zurückgeblieben? Ja, die ist zurückgeblieben. Warum ist die zurückgeblieben? Ja, da ist ja ein totes Stück Knochen eingesetzt worden. Wie groß ist das Stück, was eingesetzt wurde? Wieder? Wie groß ist das Stück, was eingesetzt wurde? Ich glaube, es waren 10 oder 15 Zentimeter. Ach, doch so viel. Ja, ja, ich kann es jetzt also nicht genau sagen. Mhm. Und das Bein ist auch etwa 2 Zentimeter kürzer als das andere. Mhm. Und ich habe eben, wenn ich längere Strecken laufen muss, dann doch ganz erhebliche Probleme und Schmerzen. Mhm. Dennoch nimmt man das natürlich gern in Kauf, wenn so eine schwere Krankheit besiegt worden ist. Mhm. Ne? Du warst ja noch ganz jung, ne? als diese Krankheit entstanden ist. Ja, also 16 Jahre. 16 Jahre, Mann. Mhm. Also Glück, wirklich Glück gehabt. Du hast einen Unfall vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, dein Leben zu verdanken. Ja, und ohne den wäre ich wahrscheinlich heute tot. Ja. Schön, dass du lebst, Christoph. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Danke. Tschüss. Alles Gute weiterhin. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Freddy und Freddy ist 33 Jahre alt. Ja, guten Tag. Ja, Freddy, guten Morgen. Erstmal eine sehr tolle Sendung, überhaupt gut, dass man durchkommt. Ja, vielen Dank. Zum Thema Unfälle hast auch du angerufen. Ja, ich hatte leider einen Betriebsunfall vor längerer Zeit. Das Ganze war im März 95. So, und zu der Zeit hatte ich auch noch Familie. Im Moment ist das alles weg, nicht? Ja. So, und da hatte ich in Dresden gewohnt. Ja, was genau für ein Unfall war das? Das war ein Hochdruckunfall mit Wasser. Aha. Also es, wir waren dort von einer Leihfirma aus verliehen worden, zu einer anderen Firma hin. Und im Auftrage der Leihfirma, wo ich war, hatte ich noch den Auftrag, drei Kollegen mitzunehmen mit meinem Privat-Pkw. So, da sind wir erstmal so 60 bis 80 Kilometer hin dort. Und von der Firma aus wurden wir dann aufgeteilt, jeder zu einem bestimmten Facharbeiter hin. Und dann sind wir rüber nach BASF dort arbeiten. Dort hatte ich dann den Job gehabt, hier mit dem LKW-Fahrer zusammenzuarbeiten, der so eine Hochdruckpumpe auf dem Auto hat. Beschreib doch mal genau den Hergang des Unfalls. Ja, es wurde dort das so Art C-Schlauch, wie die Feuerwehr auch hat, am LKW angeschlossen. Darüber wurde dann das Wasser verstärkt und kam aus einem dünnen Schlauch wieder raus. Und wir sollten dort jetzt so eine Art Schlaggerohre reinigen mit dem Wasserschlauch. Da standen wir auf so einem Podest, etwa 10 Meter hoch. Das war vielleicht 2 Meter mal 2 Meter. Und ein Gelände drum. Und unten war dann bloß der harte Beton, die Straße. Also man könnte dort nicht wegrennen. Ja. So, und der Kollege, der stocherte jetzt mit dem Schlauch da in dem Schlaggerohr drin rum. Und hatte einen Fußauslöser dafür noch, um das in Gang zu setzen. Und da sollte man sich bei abwechseln. Mal der eine, dann der andere. Jetzt rutschte dem aus irgendwelchen Gründen auch immer der Schlauch aus der Hand. Und unter dem Druck, den der hatte, ungefähr so 500 Atü oder Bar oder wie das heißt, wirbelte der Schlauch jetzt durch die Luft und ich stand auf dem Podest, ich konnte nirgends hin. Und es traf dich. Schlug mir der Schlauch mit dem vollen Wasserdruck in die linke Seite rein. Zwischen die Rippen. Also Becken und Rippen. So, und der stand ja unter Schock, wie dem der Schlauch schon wegrutschte. Bis der den Fuß vom Gas hatte, sag ich mal, nicht. Da war das auch schon geschehen. Da hatte ich schon ein Loch in der Seite drin. Und ich selber merkte aber gar nicht weiter. Aber du bist zusammengesunken wahrscheinlich. Ja, oder bist du stehen geblieben? Nicht gleich. Ich bin sogar noch die Treppen runtergelaufen. Und du hattest ein Loch in zwischen den Rippen? Ja, es war sogar eine kalte Jahreszeit noch, nicht? Und wir hatten da dicke Sachen an. Und nun riss der mir den Pullover weg und sagte, zeig mal her. Und ich selber habe gar nicht gesehen. Nicht? Da sagte er, oh Gott, das blutet. Ich den Treppen runter und noch 10 Meter in das Gebäude rein. Und dann auf einmal war ich aber kurz weg. Dann habe ich bloß noch so ein leichtes Schreddern gehört. Das muss wohl der Hubschrauber gewesen sein. Also es hat und regelrecht in die Haut, ins Fleisch reingerissen. Reingeschossen. Mit dem Wasserstrahl. Der hat ja zwischen die Rippen. Wie schwer warst du verletzt? Ja, also ich habe dann im Krankenhaus bloß gehört, die sagten ja, es wären mehrere Därme und so zerschossen worden, vor allem Dünndarmgegend und so weiter. Und ich könnte doch jetzt zweimal Geburtstag feiern, obwohl ich gar nicht so ein Feiertyp bin. Also du hättest eigentlich daran sterben können. Ja. Ja. Ja. Also es wenn war es vielleicht lebensbedrohlich. Ich war 14 Tage Intensivstation. Also wenn das ein bisschen höher... Anderthalb Monate noch im Krankenhaus. Anderthalb Monate noch. Ja. Also wenn es ein bisschen anders gezielt worden wäre, vielleicht durch den Zufall aufs Herz, dann wärst du tot gewesen. Das könnte passieren, jawohl. Ja. Wenn der anderen Seite gestanden hätte oder so. Hast du nicht höllische Schmerzen aushalten müssen? Das war Wahnsinn, ja. Auch dann während nach der Operation nicht. Man hat ja auch noch gemerkt, alles so. Na klar, klar. Und da habe ich dann gestaunt, das war dann gerade neu erfunden worden, wo die Schwester das aufruppte und dann, ich denke, was denn nur, hier bist du jetzt wie so ein Buch bearbeitet worden, lauter Heftklammern. Das wurde dann nicht mehr genäht. Sondern geklammert, ja. Und seitdem habe ich jetzt am Bauch, man sagt ja immer nach den Jahren verschwinden so die Narben, aber da muss ich widersprechen, das ist nicht an dem. Ich habe heute noch an der Seite zu sehen, diese Schlängeltour auf der Haut und dann am Bauch diese 15 cm lange Narbe senkrecht, wo die geöffnet hatten. Ja, gut. Und wenn ich im Sommer rausgehe, ich bin zwar kein Badetyp, aber man traut sich doch nicht so mit freiem Oberkörper durch die Narbe. Naja, ich finde ja, die Narbe zu sehen ist ja gar nicht mal so schlimm, wenn du sonst gesund bist. Bist du denn jetzt gesund oder gibt es Folgeschäden? Nee, die gibt es Gott sei Dank nicht. Ja, da sei froh. Aber das war nur auch noch ein Freitag gewesen. Mhm. Und in dem ersten Moment, wenn man im Krankenhaus wieder zu sich kommt, mhm, und überhaupt was mitkriegt, das war zwar erst nach einer Woche, aber dann, oh Gott, was ist jetzt los? Jetzt, mhm, steht dein Auto dort. Mhm, klar. Das sind 80 Kilometer weg. Ja. Nun war es auch noch ein Freitag. Du hattest noch drei Leute mit. Wie sind die wohl hingekommen? Also es gehen einem tausend Sachen durch den Kopf. Dann hattest du noch die Familie. Du wolltest Wochenende wegfahren. Mhm. Was denn nun alles? Oh Gott, oh Gott. Sag mal, Freddy, nun war das ja ein Arbeitsunfall, ein Betriebsunfall. Hast du denn zumindest etwas Geld bekommen, Entschädigung bekommen? Tja, nee, das sieht leider schlecht aus, denn ich hatte dort schon damals Ärger mit den Versicherungen und seitdem habe ich keine Lebensversicherungen mehr gemacht. Da habe, mhm, ich gesagt, ach, die bescheißen alle. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt sowas wie eine Risikoversicherung. Naja, es geht ja gar nicht darum, ich habe mir ja versprochen, dass man da irgendwas rauskriegt. Mhm. Ja, aber hast du gedacht, nicht? Mhm. Ja, aber es könnte ja nur auch nicht nur über deine Versicherung laufen, sondern über die Versicherung des Arbeitgebers. Das wäre ja ein ganz regelrechter Betriebsunfall, Arbeitsunfall. Mhm. Nee, da haben wir uns sogar noch gestritten dran, drum um die Arbeitssachen, nicht? Ob, mhm, das jemand bezahlt und so weiter. Ach du lieber, weil die paar mal 50. Die Betriebsgewerkschaft oder wie sich das auch immer nennt, mhm, die stritten da noch hin und her untereinander und so und es kam nichts bei raus. Wann war das genau? 1995 sagst du? Das war im März 95. Auch im März jetzt. Ja. Dann gibt's jetzt auch deinen dritten Geburtstag beinahe, ne? Kann man sagen. Ja, deinen, ja, vierten Geburtstag. Im März habe ich zusätzlich nochmal. Schön, dass du so viel Glück gehabt hast, Freddy. Ja, und ich muss sagen, also eins finde ich ja super toll, nicht? Mhm. Die Firma, wo wir verliehen wurden, bei so einer Zeitfirma verdient man zwar nicht viel, aber, mhm, die hatte sich nicht mal so schnell um einen bemüht, zu fragen, was überhaupt los ist, wie es einem geht. Mhm. Als ich dort im Krankenhaus lag, ich war richtig platt, als die Schwester sagte Telefon und dann meldete sich der Chef von der Firma, mhm, die uns geliehen hatten bei der Leihfirma. Der, also, meldete sich zwei, drei Tage eher wie die Firma, die uns verliehen hatte. So geht's manchmal. Da war ich richtig platt. Also, ja, also der hat sich Sorgen gemacht bis ins Unendliche, ja, und... Also Freddy, nimm das mit den Narben nicht so schwer, finde ich nicht so schlimm. Du bist gesund und fit, das ist das Allerwichtigste. Ja, alles Gute. Auch. Alles Gute. Ja, gut. Und lasst euch was mit eurer Pausenmusik einfallen. Tschüss, Freddy. Ja, tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Sascha. Und Sascha ist 24 Jahre alt. Moin. Moin. Guten Morgen, Jürgen. Sascha. Und zwar geht es darum, um Unfälle. Ja. Und zwar hatte ich mal, also 1993 war es gewesen, hatte so einen Unfall miterlebt. Ein Kollege kam zu mir an, halt hatte am dritten Tag seinen Führerschein, mhm, und meinte mir, komm, lass mal eine Spritztour machen. Ich sag, okay, alles klar, mhm, kein Problem, mhm, denkt man sich ja nichts dabei. Und haben wir dann noch halt so einen anderen Kollegen halt abgeholt, 16 Jahre alt war der, mhm, und wir sind dann einfach losgefahren. Wie alt war der Fahrer? Der war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre. 18 Jahre. Genau, mhm, so alt wie ich. Ich, mhm, bin jetzt 24. Mhm. Ja. Und an einer Kreuzung war die Ampel halt ausgeschaltet. Mhm. Und dann blinkte nur noch das mittlere Licht. Und das heißt dann eigentlich, Achtung, den, Vorsicht. Ja, genau. Mhm. Und ein Stoppschild war an, mhm, der Ampel auch noch angebracht. Mhm. So, er hat den Fleischlaster, der von rechts kam, hat er nicht gesehen. Ein Fleischlaster? Ja, 36, mhm, Tonnen schwer. Mhm. Also den hat er wohl zwar wohl gesehen, aber er hat wohl gedacht, ach, was habe ich noch? Mhm. Und er ist dann direkt in uns reingefahren. Der Fleischlaster? Der Fleischlaster. In euren PKW? In euren PKW. Das waren. Und wo saßt du? Polo 1. Ich saß direkt an der Beifahrerseite, hab das also direkt mitgekriegt. Also der Wagen fuhr dir quasi direkt in die Seite, in den Arm? Ja, genau. In dem Polo. Und ein Polo, also ist nicht stabil. Nee. Der Wagen rotierte erstmal so ein Kreisel um seine eigene Achse, mhm, aber richtig schnell. Und hinten saß Alexander, 16 Jahre, also der ist aus der Heckscheibe rausgeflogen, mhm, stand im Polizeibericht auch drin und dann mit dem Kopf zuerst auf den Boden geknallt. Der, mhm, war sofort tot. Ja, tot. Ich hatte also eine schwere Schädel-Hirnverletzung. Hirnverletzung. Schädel-Hirnverletzung. Mhm. Und auf der rechten Seite alle Rippen waren gebrochen. Eine, mhm, Rippe davon wanderte in der rechten Lunge rein, mhm, hatte also ein Loch in der Lunge. Warst du direkt bewusstlos? Ein Oberarmbruch, ja. Mhm. Ich war im Schädel-Hirntrauma dritten Grades. Das ist also, fällt man sofort ins Koma. Mhm. Bin dann vom Unfallort an zum Krankenhaus geflogen worden mit dem Hubschrauber. Mhm. Und war dann einen Monat auf der Intensivstation. Wie lange hast dreieinhalb Wochen davon lag ich im Koma. Im Koma. Mhm. Dreieinhalb Wochen davon, ja. Kannst du dich erinnern an das Aufwachen? Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich weiß nur noch, was halt davor war, vor dem Unfall, dass der zu mir gekommen ist, der gesagt, komm, wir machen eine Spritztour, haben den Alexander abgeholt. Aber du erinnerst dich ja schon, so hast es mir jetzt auch erzählt. Du erinnerst dich an diesen Fleischtransporter, ne? Nein. Da gab es noch eine Gerichtsverhandlung. Ach, da war ich auch zugegen. Ach, da hat man euch das auch schriftlich zu Hause. Da hat man euch das erzählt und erklärt, was da passiert ist. Ja, sicher. An den direkten Unfallhergang hast du gar keine Erinnerung mehr. Ich habe keine Erinnerung. Wann setzen denn deine Erinnerungen wieder ein im Krankenhaus? Kannst du dich denn daran erinnern, wann du die ersten, also als du die Augen wieder aufgeschlagen hast? Das ist dann nach der Intensivstation gewesen. Mhm. Ich habe die Augen aufgeschlagen, ich habe mich umgesehen, ich denke, es muss ein Traum sein. Ist ein Krankenhaus bestimmt. Hab nach links geguckt, da lagen schon zwei Leute, die haben mich gesehen, halt, aha, du bist wach geworden. Mhm. Ich so, bitte? Ja, du bist hier im Krankenhaus. Warum, habe ich nur gefragt. Aber du konntest sprechen? Ich konnte sprechen, aber ganz leise. Mhm. Hattest du in dem Moment Schmerzen, als du aufgewacht bist? Nein. Zum Glück nicht, dass ich das nicht miterlebt habe. Mhm. Hat mir meine Mutter erzählt, die das alles mitgekriegt hat, mich auf Intensivstation besucht hat. Die hat gesagt, also, davon macht man sich kein Bild, wie du ausgesehen hast. Dein Kopf war so angeschwollen, dass er mit deinen Schultern eine Linie gebildet hat. Mhm. Also wie so ein Ballon. Mhm. Also richtig so. Und bist du operiert worden am Gehirn auch? Nein. Nein. Das wollten die erst machen. Das hieß erst ja, dann wieder nein. Mhm. Weil wohl keine Blutungen in meinem Gehirn waren. Deshalb. Mhm. Aber ich bin am Oberarm operiert worden. Da habe ich eine Verregungslage. Ja. Wie lange warst du dann insgesamt im Krankenhaus? Nur zwei Monate. Zwei Monate. Ja. Mhm. Und ging es dir danach wieder richtig gut? Nein, gar nicht. Weil ich wusste ja, dass der Alexander tot war. Mhm. Es hat lange gedauert, als ich aus dem Krankenhaus wieder raus war, zu seinem Grab hinzugehen, mich da vor hinzustellen und ihm nochmal Lebewohl zu sagen. Ich meinte jetzt gerade erstmal, Sascha, ob es dir körperlich wieder richtig gut ging. Also warst du wieder körperlich intakt? Nein, intakt. Ich musste Krankengymnastik machen mit meinem Arm. Ich konnte den nicht bewegen. Mhm. Ich nach oben, weil auch der Nagel da drin war. Mhm. Und dann habe ich, also ich hatte auch noch Schmerzen, die habe ich heute auch noch. Ja. Beim Wetterumschwung fängt an mit Kopfschmerzen. Und der Bruch oben in meinem oberen Arm, den merke ich heute auch noch. Mhm. Ich kann den Arm nicht mehr so richtig, also nicht mehr 100% nach oben bewegen. Und so gehirnmäßig, ist das alles wieder ganz in Ordnung? Oder hast du da auch irgendwie Probleme, dass du dich nicht konzentrieren kannst? Oder, ganz genau. Habe ich Probleme mit. Also ich kann mich manchmal nicht konzentrieren. Mhm. Wenn ich schnell sprechen will, fange ich an zu stottern. Wollte ich dich gerade wahrscheinlich auch gerade gemerkt hast. Wollte ich dich gerade noch fragen, ob du, es gibt so ein bisschen, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hast manchmal mit dem Reden. Manchmal, ja, wenn ich aufgeregt bin, das finde ich jetzt. Ja, ist ja okay. Ja. Das ist aber auch eine Folge von dem Unfall. Das ist eine Folge von dem Unfall, ja, vorher nicht. Mhm. Ich konnte vorher ganz schnell reden, also schnell reden. Mhm. Langsam, aber geht das. Also dann wird schon mal. Hast du für dich, du warst ja auch noch sehr jung, hast du für dich damals auch so ein Empfinden gehabt, ich bin nochmal das zweite Mal geboren worden? Ja, ich hatte das Empfinden. Hat das für dich auch sehr große Auswirkungen gehabt für deine Lebensführung? Hast du danach anders gelebt? Lebt man dann anders, wenn man dem Tod so knapp entronnen ist? Man lebt anders, man empfindet alles anders. Mhm. Man freut sich mehr auf Geburtstage oder auf Kleinigkeiten. Mhm. Hält das vor bis heute? Es ist ja schon viele Jahre her. Es war 93, ne, der Unfall. Das hält vor bis heute, ja. Mhm. Also einer ist jetzt gestorben. Der Alexander, ne, hast du gesagt? Alexander. Was ist denn mit dem Fahrer eigentlich? Der hat nur eine leichte Gehirnerschütterung gehabt. Mehr nicht. Was für der hatte, also, man hat auch nicht gesehen, dass er sich irgendwie, dass er irgendwie traurig war oder Freude gezeigt hat oder so. Den hat das kalt gelassen. Dem hat das ganz kalt gelassen, sicher. Auch hat er die Gerichtsverhandlung hat zwei Stück von gegeben. Der saß dann halt da und hat nur geguckt und als ob er sagen wollte, mein Gott, warum sitze ich hier, scheißegal. Mhm. Hat auch nicht viel, hat auch nicht viel Strafe dafür gekriegt. Nämlich? Der hatte also am dritten Tag den Führerschein, als der Unfall war. Und ein Jahr hat es gedauert, bis die erste Gerichtsverhandlung war. Hatte, also den haben sie sofort den Führerschein abgenommen am Unfallort. Ist ja klar. Und von dem Zeitpunkt an, von der Gerichtsverhandlung, sagte der Richter dann halt noch Führerscheinentzug von 4 Monaten. Also ein Jahr und 4 Monate. Das war's dann? Das war's dann. Wie keine... Und also halt 4 Monate auf Bewährung hat er dann noch gekriegt. Hat er dich wenigstens... Ich fand, das ist viel zu wenig gewesen. Sehe ich genauso. Hat er dich wenigstens mal besucht im Krankenhaus? Einmal. Nur zu sehen, um wie es mir geht. Hinterher hat er ihn führen, also dann hat er gesagt, der ist ja gar nicht so... Also schwer verletzt und dem geht's dann wieder gut und also was. Ich habe das gar nicht so registriert. Ich wusste nicht, wer er war, wer das vorgestanden. Ich hatte auch am Anfang Probleme, meine Mutter wieder zu erkennen. Ich gehe mir davon aus, dass der Kontakt dann zwischen dir und diesem Typ ganz abgebrochen ist. Ja. Lieber Sascha. Ja. Du hast wahrscheinlich seitdem Schiss vor dem Autofahren, was? Bin ich auch nicht Taxifahrer oder so. Ich habe Schiss nicht, aber ich bin unruhig. Verständlich, ja. Dadurch, du hast keinen, schon miterlebt habe. Du hast keinen Führerschein? Nein. Alles Gute. Ja, danke schön. Sascha, tschüss. Ja, ich dir auch. Tschüss. Volker, 28. Ja, hallo, Domian, hier ist Volker. Ich habe zufällig gitarrenspielenderweise im Wohnzimmer gesessen, habe deine Talkshow gesehen. Ja. Und dann fiel mir ein, dass ich mit 6 Jahren mal einen schweren Unfall hatte. Und zwar war das ein Spielunfall. Wir haben also derzeit immer so Unkrautvernichtungsmittel gemischt und in Rattenlöcher gekippt. Kam da ein Nachbarsjunge rüber mit so einem 10-Liter-Eimer voll Benzin. Nahm den mit. Also mein Kumpel war dabei, der war 8. Der Nachbarsjunge, der das mitgebracht hat, der war 10, wie gesagt. Nahm dann diesen Putzeimer voll Benzin mit nach hinten. In den Garten, ganz weit weg, aus älter Sichtweite sozusagen. Ich kann ja nicht sagen, warum er es gemacht hat. Auf jeden Fall hat er den dann hinten in so einen Holzstoß, also da war so ein Holzstoß in diesem Garten. Der war ungefähr 1,50 Meter hoch. Hinten hin war der offen. Ja. Also man konnte, also praktisch 1,50 Meter hoch nach hinten hin offen, da war so ein Weg. Dann hat er den Benzineimer in die Mitte dieses... Holzstoßes gestellt, hat einen Scheitel rausgezogen, steckte den in den Eimer rein. Vorher hat er noch den ganzen Holzstoß angepinselt mit einem Pinsel. Wie gesagt, ich stand da nur da, hab geglotzt halt. Ich war halt 6 Jahre alt. Was ist passiert? Ja, dazu komme ich ja jetzt. Hielt diesen Holzscheitel in der Hand, steckte den an, ließ den fallen. Dieser Holzscheitel fiel also in den Eimer rein. Es gab eine riesige Feuersäule. Und dann hat er Alexander Angst gekriegt, mein Kumpel, und hat dann Wasser reingekippt. Oh, ja, ja, ja. Und Kohlenwasserstoff. Und H2O, das war eine sehr heftige Reaktion. Mir ist Gott sei Dank nicht so viel passiert. Also ich habe mir die Unterarme verbrannt. Teil vom Gesicht. Und den Alexander, also mein Kumpel, den hat es ganz schwer. Der hat also Verbrennung gehabt am Rücken, Hände. Also total schlimm war das. Ne? Ist er denn der? Er ist dann, also wir beide sind dann praktisch aus dem Stand. Ich weiß auch nicht, wie wir das gemacht haben. Ich war ja 6 Jahre alt, wie gesagt, aus dem Stand über diesen 1,50 Meter hohen brennenden Holzstoß drüber gesprungen und sind nur gerannt. Ja? Also Alexander lief vor mir, die Flanke brannte von ihm, das habe ich noch gesehen, daran kann ich mich noch erinnern. Und meine Mutter war derzeit gerade auf dem Nachbarsgrundstück und sah uns da vorbeilaufen. Die war auch schon etwas älter, so in den 40ern. Der Junge ist sehr schwer verletzt worden. Wie lange hat es denn gedauert, bis er dann wieder gesund geworden ist? Ist er überhaupt richtig gesund geworden? Der Alexander, mein Kumpel, der Alex, ja, der hat sich ganz gut gemacht. So. Der hat zwar mehr Verbrennung davon getragen wie ich, also auch optisch gut sichtbar, ja, wurde auch zigmal operiert wie ich auch, aber dem geht's ganz gut, er hat jetzt auch eine nette Freundin, ist eigentlich ein ganz netter Kerl, so, das ist also ein übler Unfall aus der Kindheit, mit fast sehr schlimmen Folgen, aber es ist dann doch nochmal gut gegangen, ne? Für dich auf jeden Fall. Ja gut, ich musste mich also auch ganz oft operieren lassen, muss mich auch heute noch operieren lassen. Als Folge davon? Ja, also, ja, sicher. Mhm. Also das war, ich sag mal so, in der Kindheit war es halt relativ kompliziert, weil wir oft umgezogen sind und so weiter und so fort. Lieber Volker, danke für deinen Anruf. Tschüss. Ja, bitte. Ciao. Jetzt haben wir den Frank dran noch, der ist 35, hallo. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Frank. Ja, meine Story, relativ einfach und nicht so schlimm wie meine ganzen Vorredner. Erzähl. Ich bin Polizeibeamter in Köln. Mhm. Das war ich auch schon 1986, mhm, am 6. Februar, da hatten wir Weiberfastnacht, wie du dich erinnern kannst. Ja. Klar, logisch. Und da musste ich Spätdienst machen. Ja. Ja, hab ganz alleine auf meiner Wache gesessen, das ist eine kleine Nebenwache. Ja. Und rief mich eine junge Frau an, ich habe gerade ein Auto beim Ausparken angepitcht. Ja, habe ich ihr dann erklärt, wie die Problematik halt ist an Weiberfastnacht, dass halt die Streifenwagen ziemlich zu tun haben. Mhm. Und habe ihr dann geraten, doch zur Polizeiwache zu kommen, mit dem Wagen vorzufahren. Dann können sie später dann ein Kollege das Ganze dann mal angucken am geschädigten Fahrzeug. Ja. Die kam dann vorbei. Es hat gefunkt zwischen uns beiden. Ach. Ja. Heute seid ihr verheiratet wahrscheinlich? Heute sind wir verheiratet, seit 11 Jahren. Habt 14 Kinder? Nicht ganz, es ist bei 2 geblieben. Ist bei 2 geblieben? Ja, ja. Der eine ist 9, die Tochter ist 8. Ja, wunderbar. Ja. Also ein Unfall, der wirklich zum Liebesglück geführt hat. Ein kleiner Unfall. Ja doch. Also in jedem Fall. Und vor allen Dingen, wir haben uns ja nicht getraut, einander irgendwie näher zu kommen auf der Wache. Ne? Mhm. Will man ja nicht, kann man ja irgendwie. Klar, ja. Ne? Die Hemmung ist ja irgendwo doch da. Sag mal ganz schnell, die Sendung ist gleich zu Ende, wie ihr euch dann kontaktiert habt. Ja, wir haben uns nach meinem Feierabend in der Altstadt getroffen, und in der ganzen Trubel. Und habt gefeiert. Ja, dann haben wir weiter gefeiert und das ging bis in den frühen Morgen. So. Schöne Geschichte. Meine Empfehlungen an die Ehefrau, an die Gattin. Alles Gute. Ja, das will ich ausrichten. Tschüss, Frank. Alles klar, tschüss. Mir. Das war's für heute in der Technik. Luigi Ransinghoff. Ich freue mich auf morgen. Morgen sind wir im Fernsehen. 15 Minuten später. Ihr Lieben, macht's gut.